NDR 3. Wie Martin Luther von seinen Zeitgenossen gesehen wurde, soll in einer Reihe von 4 Porträts des Reformators gezeigt werden. Heute hören Sie die erste Folge, in der Erasmus von Rotterdam zu Wort kommen soll. Als einer der bedeutendsten Vertreter des christlichen Humanismus steht der Niederländer in einer eigenartigen Spannung zur Reformation. Seine Textausgaben des Neuen Testaments und seine Forschungen über die Kirchenväter waren eine unentbehrliche Grundlage der Reformation. Sein persönlicher Lebensweg aber führte Erasmus von Rotterdam in eine leidenschaftliche Auseinandersetzung mit Martin Luther. Heinz Flügel ist der Autor des Beitrags Erasmus, der Humanist. So oft spreche ich mit dir und du mit mir, lieber Erasmus, unsere Zierde und unsere Hoffnung, und doch kennen wir einander noch nicht. Ist dies nicht etwas Seltsames? Doch ich bin töricht, dass ich dich, einen so großen Mann, so unvorbereitet und ohne ehrende Einleitung, gleichsam als ganz vertrauten Freund anspreche, ein Unbekannter den Unbekannten. Da ich nun von dem verehrten Fabricius Capito erfahren habe, dass dir mein Name durch den nichtsnutzigen Ablasshandel bekannt ist, dann auch aus der Vorrede zu deinem kürzlich erschienenen Enchiridion, dass du meine belanglosen Äußerungen nicht bloß gesehen, sondern auch gebilligt hast, so fühle ich mich genötigt, in einem, wenn auch ganz ungebildet geschriebenen Briefe, deinen hervorragenden Geist anzuerkennen, der meinen und den Geist aller bereichert. Mit diesem von überschwänglichen Höflichkeitsformeln strotzenden Brief warb Martin Luther, dessen eigener Name damals, 1519, schon in aller Munde war, um den großen Humanisten Erasmus von Rotterdam. Wie es damals üblich war unter gelehrten Männern, war auch dieser Brief für die Öffentlichkeit bestimmt, was ebenso von dem zu erwartenden Antwortschreiben des Erasmus galt. Von Erasmus anerkannt zu werden, Zustimmung in strittigen Fragen von ihm zu erhalten, daran war Luther in seinem höchst gefährlichen Konflikt mit Rom außerordentlich viel gelegen. Erasmus bildete schon damals sein geistiges Zentrum. Er war eine international anerkannte Autorität. Seine mannigfachen Kontakte, seine weitreichenden Beziehungen und Einflussmöglichkeiten verschafften seinem Urteil in der gebildeten Welt, aber auch in den höchsten kirchlichen und politischen Rängen eine Macht, die nicht zu unterschätzen war. Seine philologisch-theologischen Arbeiten, zumal die textkritische Ausgabe des Neuen Testaments, auf der Luther bei seiner Bibelübersetzung fußen konnte, gehörten zu den Voraussetzungen der Reformation. Gerade deshalb musste es Luther und seine Freunde befremden, dass der große Erasmus zögerte, sich offen zu der Sache der Reformation zu bekennen. Seine Reserve irritierte sie. Sein Schweigen enttäuschte sie umso mehr, je härter die Fronten sich verfestigten, die Konturen eines neuen Kirchentums sichtbar wurden. Das aus dem niederländischen Löwen an den Wittenberger gerichtete Antwortschreiben des Erasmus enthält bereits im Kern den später in tragischer Schärfe ausgetragenen Konflikt. Auch Erasmus schreibt mit höflichem Respekt, nicht ohne Sympathie. Doch wird auch eine gewisse Distanz zu Luther spürbar. Eine andere Geisteshaltung deutet sich an. So schreibt Erasmus, frei von Überschwänglichkeit, mit souveräner Gelassenheit unter anderem: Herzlichen Gruß in Christus, geliebtester Bruder. Dein Brief war mir sehr willkommen. Er verriet Schärfe des Geistes und ein christliches Herz. Mit Worten könnte ich nicht sagen, welchen Sturm deine Bücher hier hervorgerufen haben. Noch immer lässt sich der vollkommen falsche Verdacht nicht ausrotten, dass man meint, deine Schriften seien mit meiner Hilfe geschrieben. Ich sei der Bannerträger dieser Partei, wie sie sagen. Sie glaubten, eine Handhabe bekommen zu haben, die guten Wissenschaften zu unterdrücken, die sie von Grund aus hassen, als Verdunkelung der theologischen Majestät, die sie viel höher schätzen als Christus. Ich habe bezeugt, dass du mir völlig unbekannt bist, dass ich deine Bücher noch nicht gelesen habe. Infolgedessen missbillige und billige ich nichts. Nur habe ich gemahnt, man solle nicht ohne deine Bücher gelesen zu haben, so gehässig vor dem Volke schreien. Auch hier hast du Freunde. So viel wie möglich halte ich mich neutral und desto mehr dem Wiederaufblühen der Wissenschaften nützlich zu sein. Meines Erachtens kommt man mit bescheidenem Anstand weiter als mit Sturm und Drang. Auf diese Weise hat sich Christus die Welt unterworfen. Immer muss man sich davor hüten, anmaßend oder parteiisch zu reden oder zu handeln. So, glaube ich, ist es dem Geiste Christi angenehm. So mahne ich nicht, damit du nach meinen Grundsätzen handelst, vielmehr damit du bei deinem Handeln beständig bleibst. Ich habe von deinem Psalmenkommentar etwas gelesen. Er gefällt mir und wird hoffentlich großen Nutzen schaffen. Der aufmerksame Leser musste diesem überaus sorgfältig und vorsichtig formulierten Brief, der ebenfalls für ein größeres Publikum gedacht war, entnehmen, dass der Mann der guten Wissenschaften größten Wert darauf legte, ja nicht mit Luther verwechselt zu werden. Er gibt zwar in einem anderen Briefe offen zu, das Ei gelegt zu haben, Luther habe aber ein ganz anderes Küken ausgebrütet. Erasmus hielt es offensichtlich für angebracht, seine sich von Luthers Sache unterscheidende eigene Position, seinen Vorbehalt gegenüber dem streitbaren Wittenberger, nicht unfreundlich, aber deutlich zu betonen. Bei aller hohen Anerkennung, die Erasmus mit seiner wissenschaftlichen Arbeit, mit seiner literarischen Leistung bei den elitären Humanisten und ihren Anhängern fand, war seine Lage im hochkatholischen Löwen nicht unbedenklich. Durch seine Kritik am zeremoniellen Unwesen der Kirche, durch seine satirischen Schriften, die den Klerus nicht schonten, hatte er sich bei den Mönchen und Theologen verdächtig, ja verhasst gemacht. Ihn hielt man für den eigentlichen Urheber der antirömischen Revolte. Auch der päpstliche Nuntius Aleander, Luthers Kontrahent, meinte, das Gift des Erasmus sei viel gefährlicher als Luthers. So grenzt sich denn Erasmus schon frühzeitig, angeblich um der Reinerhaltung der Wissenschaft willen, gegen Luther und seine Parteigänger ab. Aber doch wohl nicht nur aus taktischen Erwägungen, sondern aus einem tief gefühlten Gegensatz heraus. Unüberhörbar ist schon in diesem ersten Brief die Ermahnung, Luther möge sich nicht durch Zorn und Hass oder aus Ehrgeiz zu unchristlichem Verhalten hinreißen lassen. Schon witterte der sensible Erasmus die Gefahren, die Luther nicht nur von seinen zu wütender Reaktion herausgeforderten Gegnern, sondern von seinem eigenen Temperament drohten. Dabei hat er, jedenfalls damals, nicht an Luthers Integrität gezweifelt. So bestätigt er in einem Briefe hochoffiziellen Charakters, den er 1519 an den Kurfürsten Friedrich den Weisen schrieb, dass man zwar über Luthers Lehre verschiedener Meinung sein könne, aber an seinem Lebenswandel sei nichts auszusetzen. Sein Leben billigt ganz gewiss jeder, der ihn kennt. Jeglicher Verdacht auf Habsucht und Ehrgeiz liegt bei ihm fern. Die Reinheit der Sitten findet selbst bei unreligiösen Naturen Beifall. Aus christlicher Fairness müsse man, schreibt er an anderer Stelle, auch ohne ein dezidierter Anhänger Luthers zu sein, ihm soweit Wohlwollen entgegenbringen, dass man ihn nicht von der Partei der Bösen unterdrückt sehen möchte, wenn er unschuldig sei. Irrt er aber, so möchte ich ihn auf den rechten Weg gebracht nicht vernichtet sehen. Das passt besser zum Beispiel Christi. Erasmus sieht in dem sich zuspitzenden Konflikt seine eigene Aufgabe darin, einerseits mäßigend auf Luther einzuwirken, andererseits die Sache Luthers gegen die ungerechtfertigten Angriffe seiner Gegner, die zum großen Teil auch seine Gegner waren, zu verteidigen. Bei vielen orthodoxen Theologen war ja sein eigener kritischer Kommentar zum Neuen Testament als Ketzerei verschrien. Erasmus selbst fehlte indessen ein entscheidendes Moment, das Recht eigentlich erst zum Ketzer macht. Der Radikalismus der Einseitigkeit, die Bereitschaft zum Martyrium für das als Wahrheit erkannte. Erasmus dachte Ketzerisches, aber er war kein Ketzer und wollte es nicht sein, während Martin Luther in der Tat nicht zuletzt durch seinen Extremismus zum Ketzertum getrieben wurde. Daher die Sorge des Erasmus: Ich fürchte das Schlimmste für den unglücklichen Luther. Was Luther und Erasmus gemeinsam war, trennte sie zugleich, indem Luther, durch das Treiben seiner Gegner gereizt, seinerseits in seiner Polemik maßlos zurückschlug. Dabei verallgemeinerte er das, was Erasmus mit dosierter Ironie und subtiler Kritik im Einzelnen gegen das Kirchenunwesen vorgebracht hatte. Alles, was Luther fordert, habe ich selber gelehrt. nur nicht so heftig und ohne jene nach Extremen haschende Sprache. Namentlich durch seine Schrift Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche habe Luther sich viele entfremdet. Erasmus billigte Luther zu, dass er seine Traktate in bester Absicht geschrieben habe, jedoch übereilt, unhöflich, mit zunehmender Schärfe. So schade er der christlichen Sache, er verrate den Geist des Evangeliums. Vor allem aber fürchtete Erasmus, dass durch Luthers Schriften der Hass gegen ihn selbst, den man ja für den eigentlichen geistigen Urheber der Revolte hielt, weiter geschürt werde. Die objektiv gute Sache wurde, wie Erasmus vorauszusehen glaubte, durch Luthers Subjektivismus diskreditiert. Im Sinne des Erasmus wäre es gewesen, wenn der theologische Konflikt, der über dem Ablasshandel und die sonstigen kirchlichen Missbräuche entbrannte Streit, durch Disputationen beigelegt worden wäre, bevor es zum Äußersten käme, zum Schisma, zum Tumult, zum Krieg, zu einer blutigen Tragödie. Den irenischen Humanisten schauderte es vor der Herrschaft der Fanatiker, vor der Ideologisierung der Gewalt. Wie tief begründet seine Ängste davor waren, die Idee werde durch unkontrollierte Leidenschaft pervertiert, bewies die Bilderstürmerei und die Radikalisierung der Wiedertäuferbewegung, die ihm ursprünglich, nicht wegen ihrer Lehre, sondern wegen ihres Lebensstils, so sympathisch gewesen war. Was Erasmus dem Wittenberger anfänglich hoch angerechnet hatte, die sittliche Integrität seines Lebenswandels, sah er zumindest bei dessen Anhängern, je mehr die Gegensätze sich verschärften, sichtbar schwinden. Er fand, dieses evangelische Volk sei durch den neuen Glauben nicht etwa besser, viele seien sogar schlechter geworden. In einem Briefe aus Basel heißt es: Ich bin nie in ihre Kirche gegangen, aber ich habe sie zuweilen von der Predigt zurückkehren gesehen, wie von einem bösen Geiste angehaucht. Aus dem Antlitz aller sprach ein merkwürdiger Grimm und eine Wildheit. Und an einer weiteren Stelle heißt es: Sie schreien unablässig Evangelium, Evangelium. Dessen Ausleger aber wollen sie selber sein. Einst machte das Evangelium die Wilden sanft, die Räuber wohltätig, die Händelsüchtigen friedfertig, die Fluchenden zu Segnenden. Diese aber, wie besessen, fangen allerhand Aufruhr an und reden den Wohlverdienten Böses nach. Ich sehe nur Heuchler, neue Tyrannen, aber nicht einen Funken evangelischen Geistes. An Luther direkt gewandt aber schreibt er 1524 in Beantwortung von dessen Brief: Ich sehe, dass diese Erneuerung viel verderbte und aufrührerische Menschen erzeugt hat. Ich fürchte, dass ein blutiger Aufruhr entstehen wird. Wir ernten jetzt die Frucht deines Geistes. Du erkennst die Aufrührer nicht an, aber sie erkennen dich an. Die Einstellung des Erasmus zu Luther hatte sich nach Erscheinen der Streitschrift Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche insofern fundamental gewandelt, als Erasmus ihn nunmehr unumwunden als den Urheber des tragischen Aufruhrs beschuldigte. Der Sympathisant der lutherischen Reformation, der mäßigend auf ihn einzuwirken gehofft hatte, sieht sich, zutiefst enttäuscht, unaufhaltsam in die Rolle eines Gegners gedrängt. Primär ist es sicherlich der subjektive Extremismus des Wittenbergers, der Erasmus stört. Luther ist es, der alle mit seinem protzigen Trotz widerlich verhöhnt, der sogar die ihm Wohlwollenden zurückstößt, der keine halbe Freundschaft duldet und den anderen total für seine Sache beansprucht. Wenn jemand sich für Luther ausspricht, so weist Luther selbst solche Leute als Feinde des Evangeliums ab. Sie scheißen, sagt er, in das Lager Israels. Der Druck von allen Seiten auf Erasmus, Farbe zu bekennen, nahm jedoch zu. Der Konflikt war evident und erlaubte keine noble Neutralität. So ließ sich denn Erasmus endlich doch dazu bewegen, Stellung zu beziehen. Nun aber, wie Luther sofort erkannte, an einem zentralen Punkt, in dem er das seit je strittige Problem der Willensfreiheit erörterte. Luther bescheinigte ihm bald darauf: Du einzig und allein hast den Nerv der Sache gesehen und das Messer an die Kehle gesetzt. Dafür danke ich dir von Herzen. So begann mit einer ritterlichen Geste Luther seine Erwiderung in der Schrift De Servo Arbitrio über den unfreien, den geknechteten Willen. Es schmerzt, dass dieser Ton von Luther nicht durchgehalten wurde und stattdessen die sachliche, geistige Auseinandersetzung in gegenseitige persönliche Schmähung ausartete. Sie fand ihre Fortsetzung zumal in Luthers Briefen und Tischgesprächen, die ja sämtlich für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Es schmerzt umso mehr, als es heute erst recht schwer fällt, Luthers Position, nämlich die radikale Auslieferung des Menschen an Gottes irrationalen Willen, nachzuvollziehen. Luther war bereit, wie Erasmus nicht ohne tiefes Erschaudern erkannte, den Menschen seiner fanatischen, absoluten Gottesliebe zu opfern, während Erasmus, der Relativist, ein moderner, aufgeklärter Denker, den Menschen zur Menschlichkeit zu erziehen hoffte. Die menschlichen Dinge bedeuten ihm mehr als die göttlichen, so konstatierte Luther. Aber es blieb nicht bei dieser an sich richtigen, sachlichen Feststellung. Luther verdammte das Buch des Erasmus als so gottlos, blasphemisch und ruchlos, dass es nicht seinesgleichen habe. Die hemmungslose Aggressivität solcher Sätze beklagt auch der Straßburger Reformator Martin Bucer. Fast tödlich durchschauert's mich, wenn ich an die Wut denke, die in dem Manne kocht, sobald er mit einem Gegner zu schaffen hat. Erasmus seinerseits beschwerte sich über Luthers Verhalten in einem umfangreichen Brief vom März 1526 an den Kurfürsten Johann von Sachsen. Vor Jahresfrist hatte ich die Schrift vom freien Willen herausgegeben, bei der ich mich aufs Strengste hütete, persönlich zu werden. Einen anständigeren Disputator hätte Luther sich nicht wünschen können. Er hingegen hat mir einen ganz ungehörigen Band geschickt, allenthalben so voll Spott, Bissigkeit, Schimpfrede, Drohungen und Beschuldigungen, dass in allen seinen früheren Büchern nicht so viel boshafte Schmähung steckt wie in diesem einen. Es wäre noch erträglich, wenn er mich dumm, ungelehrt, dem Trunk ergeben, einen Stein, Klotz oder Nichtsnutz genannt hätte. Ich bin ein Mensch und solche Schimpfereien sind menschlich. Aber damit nicht zufrieden, macht er mich zu einem gottlosen Lucian, weil ich, sagt er, nicht an Gott glaube, zu einem Schwein aus der Herde Epikurs, weil ich nicht glaube, dass Gott sich um die menschlichen Dinge kümmere. Er macht mich zu einem Verächter der Heiligen Schrift, zu einem Feind des Christentums, zu einem ganz ruchlosen Heuchler. Er rühmt sich, er habe den Geist. Aber wer mag glauben, dass Christi Geist in einem Herzen wohnt, aus dem eine so anmaßende, bittere, freche, verleumderische und fratzenhafte Rede kommt? Obwohl er oft ermahnt wurde, bessert er das nicht nur nicht, sondern macht es immer schlimmer. 2 Jahre zuvor hatte Luther einen Brief an Erasmus, der ihn versöhnen sollte, geschrieben. Luthers Brief ist nicht erhalten, aber das Antwortschreiben des Erasmus, der sich damit auch persönlich endgültig von Luther lossagt. Dort heißt es: Ich bin nicht so naiv, dass ich nach Empfang so vieler, mehr als tödlicher Wunden, mich durch irgendein Mätzchen versöhnen ließe und durch Streicheln beschwichtigt würde. Wes Geisteskind du bist, weiß nachgerade die ganze Welt. Das quält mit mir jeden Gutgesinnten, dass du mit deinem anmaßenden, herausfordernden, aufrührerischen Gebaren die Welt in verhängnisvollem Zwiespalt erschütterst. Mich quält die öffentliche Not, die unheilbare allgemeine Verwirrung, die wir nur deinem ungezügelten Gebaren verdanken, das sich nichts sagen lässt, trotz aller guten Ratschläge der Freunde. Ich würde dir einen anderen, besseren Geist wünschen, wenn du nicht mit deinem Geiste so sehr zufrieden wärest. Mir kannst du wünschen, was du willst, nur nicht deinen Geist. Es sei denn, dass Gott dir unterdessen einen anderen gegeben hat. Nein. Es ist nicht nur das fatale Gezänk von 2 in ihrer Geistesart so grundverschiedenen Theologen. Der Riss reicht weiter und tiefer. Und wir leiden auch heute noch an dem Riss. Luthers bis zum Schluss ungeminderter Hass auf Erasmus, den er in einem Tischgespräch mit einer stinkenden Wanze vergleicht, die man zerdrücken müsse, dieser Hass, der sogar sein Gebet vergiftete, zeigt an, dass es hier um den tragischen Gegensatz von 2 unversöhnlichen Prinzipien geht. Luther vertritt das Prinzip einer absoluten, antihumanistischen Religiosität. In unserer Zeit hat Albert Camus den Christen zum Vorwurf gemacht, dass sie den Menschen um des absoluten Willen verrieten. Für Luther gab es keinen Kompromiss. Er nahm auch den Krieg für das Evangelium in Kauf. Das Wort Gottes ist Krieg, ist Ärgernis, ist Untergang, ist Gift. Dieser Krieg ist unseres Herrgotts. Er hat ihn erweckt und wird nicht aufhören, als bis er alle Feinde seines Wortes zu Schanden gemacht. Nach seinem Verständnis der Heiligen Schrift müsse man es darauf ankommen lassen, dass auch die ganze Welt in ein einziges Chaos zusammenstürzen und ganz vernichtet werden solle. So apokalyptisch wagt unter Christen heute nur noch der Jesuitenpater Gundlach angesichts der nuklearen Bedrohung unserer Welt zu sprechen. Wer Luthers Text mit erasmianischer Empfindsamkeit hört oder liest, der kann sich schwerlich eines gewissen Grauens erwehren und er fragt sich, tut uns, ungeachtet des Dankes, den wir dem weltbewegenden Reformator schulden, nicht gerade heute auch der irenische Geist des Weltbürgers Erasmus und seine humane Skepsis not? Er hatte die Querela Pacis, die Klage des Friedens, über die bestialische Absurdität des Krieges angestimmt und Luther gemahnt: Wenn du furchtbare Wirrnisse in der Welt wirst entstehen sehen, dann denke daran, dass Erasmus sie vorausgesagt hat. Luther seinerseits warf dem Erasmus vor, dass er in seinen Briefen immer nur zum Frieden und nicht zum Kreuze hinaus wolle, dass er daher die Gnade nicht recht verstehe. So sei er wie Moses vor Betreten des Heiligen Landes in der Wüste gestorben. Erasmus dagegen fragte, weniger hoffend als zweifelnd, ob denn Luther ein Jesus sei, der in das Land der Verheißung führe. Nachdem die beiden Kontrahenten miteinander unversöhnt aus der Welt geschieden waren, sollte es da nicht unsere Sache sein, lutherische Glaubenskraft mit erasmianischem Geiste posthum zu versöhnen? So könnte man etwa fragen, wie würde wohl Erasmus heute anlässlich des Lutherjubiläums an diesen selber schreiben? Er würde als ein im Grunde friedliebender Mann den alten Streit sicherlich nicht wieder aufleben lassen. Als Luther 1546 starb, war der Basler Humanist schon 10 Jahre tot. Durch das, was in diesen 10 Jahren geschah, hätte freilich Erasmus seine düstere Prognose bestätigt gesehen. Er hätte aber vielleicht auch Luthers tragische Einsicht bestätigt gefunden. Gott rechtfertigt, indem er schuldig macht. Und so könnte dieser fiktive Brief des alten Humanisten an den Reformator etwa folgendermaßen lauten. Lieber Bruder Martinus, wir haben zu unseren Lebzeiten einander manches böse Wort an den Kopf geworfen. Du bist, wie ich gern zugebe, der härtere Streiter gewesen. Ich habe vieles einstecken müssen. Es schien mir, wie du weißt, immer besser, sich wehrlos den Steinwürfen auszusetzen, als selbst mit Steinen zu werfen. Du fandest, es mangele mir an der rechten Tapferkeit und Standhaftigkeit. Wäre ich ein Schweizer Söldner gewesen, so hätte mich dieser Vorwurf bitter gekränkt. Ich bin nur ein Mann der Feder gewesen. Gewiss warst du mir in Tapferkeit weit überlegen. Aber nun sind wir den Zwistigkeiten längst entrückt. Und nicht ohne ein trauriges Lächeln fragt sich wohl jeder von uns, ob es denn damals unvermeidlich gewesen sei, der Welt das Beispiel unseres schmerzlichen, um nicht zu sagen hässlichen Zwistes zu geben. Im Grunde wären wir doch lieber Brüder geblieben, nicht wahr? Auf dem Totenbett sollst du ein Wort von tiefer Frömmigkeit und großer Weisheit gesprochen haben. Wir sind Bettler, das ist wahr. Ja, Bruder Martinus, das ist wahr. Auf dieses Wort hin könnten wir es miteinander wagen, wir zwei im Bunde gegen die, welche über die Wahrheit wie über einen sicheren Besitz zu verfügen meinen. Sie missbrauchen als etwas Absolutes, was du, mitunter im Kampfeseifer übereilt, großartig, einseitig und leidenschaftlich übertrieben, in die Diskussion geworfen hast. Ich habe eingesehen, dass Gott sich zuweilen bei seinen Operationen in der Geschichte solcher Chirurgen bedient, wie du wahrscheinlich einer gewesen bist. Ja, Bruder Martinus, du warst das Messer. Ich möchte nur der Schleifstein gewesen sein. Werkzeuge waren wir wohl, wir beiden, aber nichts ohne die Gnade, die uns nach ihrem Sinne auf verschiedenartige Weise gebrauchte. Und so meine ich, würde sie es mit uns auch in diesem Säkulum halten, wo das, was wir begonnen hatten, du als ein Diener des Evangeliums und ich als ein Diener der Wissenschaft in eine neue, ungeheuerliche Krisis geraten ist. Da ist es wiederum und dringender als je zuvor an der Zeit, Gott miteinander anzurufen und inbrünstig das alte Lied gemeinsam zu singen, das du so vortrefflich ins Deutsch übertragen hast. Du magst es anstimmen auf Deutsch mit deinem mächtigen Organ. Und ich werde einfallen auf Lateinisch mit meinem zarteren Stimmchen. Verleih uns Frieden, gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. In der Reihe Luther von Zeitgenossen gesehen hörten Sie heute die erste Folge. Heinz Flügel war der Autor des Beitrags Erasmus, der Humanist. In der nächsten Woche wird zur gleichen Zeit das zweite Porträt Luthers in dieser Reihe gesendet. Es trägt den Titel Ulrich Zwingli, der Reformierte.